Laurie Mathison die letzten 20 Jahre an einer Stelle gewesen wäre, hätte sie nicht mal die erste Mixerei erlebt. Dicke Fotze.